Ich liebe die einen, die schon so lange bei mir ist. Ich brauch nur sie. Ich glaub, sie braucht auf mich. Mit uns zu reden, brauchen wir kein Wort. Sie ist ein Stück meines Herzens und drum geb ich sie nie vor. Halte ich sie meinen Herrn, fängt sie gleich zu singen an. Sie wird niemals müde, wenn ich so lange auf ihr übe. Sie ist sehr gut gebaut, die eine. Schöne Taille, schlanker Hals. Dann noch all die guten Seiten. Ja, genau genommen sind es 6 Monotext. Hört und singt sie selbst ihren Text.